Good morning, good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. Reinhard und Daniel is back again. Reinhard und Daniel sind wieder da. Look, verse 12. Vers 12. Your hearts can soar with joyful gratitude. Eure Herzen können sich vor freudiger Dankbarkeit erheben. When you think of how God made you worthy. Wenn ihr daran denkt, wie Gott euch würdig gemacht hat. To receive the glorious inheritance, das herrliche Erbe zu empfangen, freely given to us by living in the light, das uns frei geschenkt wird, indem wir im Licht leben. So look at this. Schau mal. We have been given a glorious inheritance. Uns wurde ein herrliches Erbe gegeben. But not only that. Aber nicht nur das. We've been made worthy to receive it. Wir wurden auch würdig gemacht, es zu empfangen. You know, so many Christians live a life that they don't feel worthy of anything. Zahlreiche Christen leben, als wären sie für nichts würdig. You are living in the light because God put into this kingdom. Du lebst in diesem Licht, weil Gott dich in sein Königreich gesetzt hat. Therefore now you are worthy to receive everything that Jesus has. Deshalb bist du nun würdig, alles zu empfangen, was Jesus hat. Think about this. Überleg mal. We are co-heirs with Jesus. Wir sind Miterben mit Jesus. If Jesus has it, you deserve it. Wenn Jesus es hat, dann verdienst du es auch. If Jesus has victory, you actually deserve victory. You're worthy to have it. Wenn Jesus den Sieg hat, dann verdienst du den Sieg. Du bist würdig, Sieg zu haben. That's why we need to let our hearts constantly soar with thankfulness and gratitude. Deshalb muss unser Herz sich ständig in freudiger Dankbarkeit erheben. You know, there's one thing Christians need to learn to say so much more. Etwas müssen Christen lernen, viel öfters zu sagen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Think everything is given to you through the finished work of the cross and his death and resurrection. Alles wurde dir durch das vollbrachte Werk am Kreuz, seinen Tod und Auferstehung gegeben. And then think how much we still ask and the little we say thank you. Und dann überleg mal, wie viel wir immer noch bitten und wie wenig wir Danke sagen. You know, when we just think of how much has been given to us, wenn wir darüber nachdenken, wie viel uns gegeben wurde, it really doesn't make sense to constantly beg, beg, beg, but don't say thank you all day long. Dann macht es wirklich keinen Sinn, ständig zu bitten, zu bitten, zu bitten, aber nicht den ganzen Tag lang zu danken. So Paul says that our hearts should soar with this gratitude. Paulus sagt, unser Herz soll sich emporheben in dieser Dankbarkeit. Everything that Jesus has belongs to you. Alles, was Jesus besitzt, gehört dir. Wisdom, his strength, his power. Seine Weisheit, seine Stärke, seine Kraft. Everything he has. Alles, was er hat. Because we now are living in the light. Denn wir leben jetzt im Licht. But look what he said. Doch schau, was er sagt. He said, this glorious inheritance has been freely given to you. Es heißt, sein herrliches Erbe wurde uns frei geschenkt. So whenever you try to pay for it by your whatever, good works, by your prayer, by your fastings. Immer also, wenn du versuchst, dafür zu bezahlen, womit auch immer, gute Werke, Gebet oder Fasten. You will not experience it. Wirst du es nicht erleben. If you want to experience this glorious inheritance, you've got to stop asking, say thank you and stop trying to earn it. Wenn du dieses herrliche Erbe erleben willst, musst du aufhören zu bitten, zu versuchen es zu verdienen und Danke sagen. Because only once you really grab in your own heart, denn nur wenn du in deinem eigenen Herzen ergreifst, that it's a free gift, dass es ein Gratisgeschenk ist, completely free, völlig umsonst, that comes with accepting Jesus Christ, dass es dazu gibt, wenn du Jesus Christus annimmst, then it can become your experience. Dann kannst du es erleben. Look at verse 13. Schau dir Vers 13 an. He has rescued us completely from the tyrannical rule of darkness. Er hat uns vollständig aus der tyrannischen Herrschaft der Finsternis befreit. Why are Christians so afraid of the devil? Warum haben Christen so viel Angst vor dem Teufel? If this is true, what the Bible says, which I believe it absolutely is, wenn das, was die Bibel hier sagt, wahr ist, was ich absolut glaube, then you tell me why there should be any fear of any demon in a Christian. Dann sag mir, warum ein Christ irgendeine Art von Angst vor irgendeinem Dämon haben sollte. See, there is no biblical teaching through the New Testament after the finished work of the cross. Es gibt keine biblische Lehre im Neuen Testament nach dem vollbrachten Werk am Kreuz. That tells us that we should be afraid of the devil. Die besagt, dass wir uns vor dem Teufel fürchten sollen. It tells us we should resist him in the faith and then he will run. Es heißt, dass wir im Glauben widerstehen sollen und dann wird er davonlaufen. It tells us that we should lift up the sword or the shield of faith. Es heißt, dass wir das Schild des Glaubens ergreifen sollen. And yet I've met so many Christians who are so scared of the devil. Und trotzdem traf ich so viele Christen, die so viel Angst vor dem Teufel haben. Oh my goodness, I've opened the door for the devil somewhere, now he's gonna mess me up. Oh meine Güte, ich habe eine Tür für den Teufel geöffnet, jetzt wird er mir Schaden zufügen. I tell you, most of the mess that we experience in our lives are because of our hearts, not because of the devil. Ich sage dir, das meiste Durcheinander, was wir erleben, entsteht wegen unserem Herzen, nicht wegen dem Teufel. Bible is very clear. Die Bibel ist hier sehr klar. That you have been rescued completely. Dass du vollkommen errettet wurdest. From the tyrannical rules of darkness. Von der tyrannischen Herrschaft der Finsternis. Darkness cannot rule or dominate you anymore. Die Finsternis kann dich nicht mehr beherrschen oder dominieren. And then here comes the question. Dann kommt die Frage. But Reinhard, if this is true, the Bible says it, why do I still experience so many attacks of the devil? Aber Reinhard, wenn das wahr ist, was die Bibel sagt, warum erlebe ich dann immer noch so viele Angriffe des Teufels? I tell you why. Ich sage dir warum. You will always experience what your heart believes. Du wirst immer das erleben, was dein Herz glaubt. So if you keep believing that there are constantly open doors, there's constantly a reason why the devil can attack you, that's what you will have. Wenn du also glaubst, dass da ständig eine offene Tür ist und dass da es ständig einen Grund gibt, warum der Teufel dich angreifen kann, dann wirst du genau das erfahren. But if you live by faith that you've been rescued from that rule and therefore he has no more rule over you. Aber wenn du in dem Glauben lebst, dass du von dieser Herrschaft befreit wurdest und er deshalb nun keinerlei Macht mehr über dich hat, then you will experience exactly that. Dann wirst du genau das erleben. But isn't it wonderful that you've not only been rescued from his tyrannical dark rule? Doch ist es nicht wunderbar, dass du nicht nur von seiner tyrannischen dunklen Herrschaft befreit wurdest and be just dropped into a vacuum. Und in ein Vakuum versetzt wurdest. Look, you've been taken out of the darkness and you've been translated into the kingdom realm of his beloved son. Schau, du wurdest aus der Finsternis befreit und in das Königreich seines geliebten Sohnes versetzt. Do you know, you've been catapulted into this kingdom. Du wurdest in dieses Königreich hinein katapultiert. I used to believe many, many years ago, maybe 40 or more years ago. Vor mehr als 40 Jahren glaubte ich, that when Jesus said the kingdom of God suffers violence and the violent they grab it. Dass wenn Jesus sagt, das Reich der Himmel leidet Gewalt und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. You know, you have to enter it by force. Dass du mit Gewalt hineintreten musst. I used to believe that. Das habe ich geglaubt. Until I realized, hang on, Jesus was not talking about our time now, but he was talking about his time then. Bis ich verstand, dass Jesus nicht über unsere heutige Zeit sprach, sondern von der damaligen Zeit. The tyrannical rule of Satan has not yet been destroyed. Die tyrannische Herrschaft Satans war noch nicht zerstört worden. The cross hadn't happened yet. Das Kreuz war noch nicht da gewesen. Jesus hadn't yet resurrected and gone to the Father and sealed the new covenant. Jesus war noch nicht auferstanden und zum Vater gegangen, um den neuen Bund zu besiegeln. Neither was the Holy Spirit sent. Auch der Heilige Geist war noch nicht gesandt worden. Now you don't have to force yourself to live in the kingdom of God. You have been put in there. Jetzt musst du dich nicht mehr ins Reich Gottes hineinkämpfen. Du wurdest bereits hineinversetzt. Jesus did that and you just believe it. Jesus tat das und du musst es nur glauben. You know, and that is such a powerful truth. Das ist so eine kraftvolle Wahrheit. The word literally in the Greek means, in the Greek it actually means you've been translated, put into that place. Das Wort im Griechischen heißt wirklich, dass du an diesen Ort versetzt oder hineingesetzt wurdest. So now let faith rise in your heart and live like you actually really are in the kingdom of his beloved son. Lass also Glauben in deinem Herzen aufsteigen und lebe wie jemand, der wirklich im Reich seines geliebten Sohnes ist. See you tomorrow. Bis morgen.